der Fugezeitschrift einen Aussatz von dir veröffentlicht, ja. Den ich auch gelesen habe, klar. Und du hast dann irgendwo so dein Gefühl beschrieben, als du auf der Flucht warst. Und da war diese Meerpassage, die ihr überwinden musstet, auch noch sehr prägend für dich, weil du irgendwann geschrieben hast, du fühlst dich wie auf dem Wasser über mir, der blaue Himmel und unter mir das Wasser, also diese Orientierungslosigkeit, so diese Hoffnungslosigkeit. Hat sich das geändert, als du nach Deutschland gekommen bist? Wie hat sich das für dich angefühlt?